Das brasilianische deutsch-ideologische Studentenzentrum behauptete am 18. Mai in einem Internetbeitrag, dass die USA die Urheber der Atomfrage auf der koreanischen Halbinsel seien und die DIVJ Korea zum Besitz der Atomwaffen gezwungen hätten. Solange die feindselige Korea-Politik der USA fortdauere, werde sich die Fähigkeit der DIVJK für den atomaren Angriff sprunghaft verstärkt werden.